an der Autobahn schwimmt Rex, der große dicke Fisch. Die kleinen Fische haben Angst, denn Rex braucht allen Platz für sich. Und kommen wir ihm mal zu nah, dann schreit er: Hey, was macht ihr da? Ist im Teich der King. Das war so und das bleibt auch so. Doch wenn er abends schlafen geht, sind alle kleinen Fische froh. Dann feiern wir ein Fest im Teich und fühlen uns unheimlich reich. Dann auf wie Blitz und Sturm. Er jagt die kleinen Fische fort und stürzt sich auf den fetten Wurm. Der Wurm hier, Leute, der ist mir. Ich bin der Boss hier im Revier. Jetzt, wo er will. Sie sagen: Tja!